XXL Klappland Spezial live aus dem Hafentunnel hier in Frankfurt. Die Phase 2 heute hier am Samstag. Das war eben Pascal Fieros im Mix gewesen. Und hier kommt ein Live-Set der besonderen Art, Speedy J. XXL Clubnet Spezial, heute live aus dem Hafentunnel hier in Frankfurt. Die Phase 2, das ist BDJ live. Und jetzt habe ich nochmal den Matthias Krein, der hat eine Nachricht für euch. Und zwar für die, die jetzt noch vorbeikommen wollen. Ja, wir haben gerade seit einer Viertelstunde den Eintritt verbilligt und für die Spätentschlossenen sind wir jetzt 10 Mark billiger und das geht auch noch weiter so. Das heißt also, für die Leute, die irgendwie noch später kommen, im Morgengrauen kommen wollen, wird es dann auch noch mal billiger werden. Also Leute, die Stimmung ist hier saugeil und es ist richtig warm hier drin und es geht einfach nur ab. Ihr hört es ja, SpeedyJ live. Leute, kommt vorbei, schaut es euch an, hört zu, wie auch immer. Ciao.

Klappern Spezial live vom Hafentunnel, geht so langsam dem Ende entgegen. 2 Tage lang, 16 Stunden hier aus dem Hafentunnel in Frankfurt. Jetzt habe ich noch einmal Matthias Grein, Mitveranstalter hier am Ü-Wagen. Matthias, erzähl, wie war's? Welche Eindrücke hast du dieses Jahr mitbekommen? Ja, wie war's ist für uns noch nicht das Thema. Ihr geht jetzt raus, wir machen noch 6 Stunden weiter. Wir haben verbilligten Eintritt jetzt, wir haben es nochmal runter, es ist jetzt nochmal 10 Mark, also insgesamt 20 Mark billiger. Es wird auch nochmal reduziert, ich glaube dann in einer Stunde auf 30 Mark Eintritt. Und für uns, also es lohnt sich, nochmal zu kommen. Jetzt ist gerade noch Speedy J dran mit dem neuen Set. Es ist unheimlich toll, es ist unheimlich was los, es bebt. Das ist das neue Live-Set von ihm. Von der neuen Platte, die jetzt erst veröffentlicht wird. Danach kommt noch Sven Feeth Danach kommt noch Adam Bayer aus Schweden, aus Stockholm. Und danach kommt noch Jumek aus Ljubljana. Und ja, es wird jetzt so ganz langsam hell, aber es wird weiterhin toll sein. Wir sind total zufrieden. Wir hatten mehr Leute als letztes Jahr. Wir hatten ein ganz anderes Outfit. Für uns war es ein bisschen auch ein Probesturzflug. Aber es ist alles aufgegangen und ich habe eben mit Sven gesprochen, der ist auch total glücklich drüber. Ja. Das ist doch die Hauptsache, denke ich mal, oder? Das ist die Hauptsache und es war super. Also mit diesen Worten, liebe Leute, verabschieden wir uns hier direkt vom Hafentunnel-Rave. Kuckuck Club at Hafentunnel. Hier geht's wie gesagt weiter. Wir haben es euch gesagt, Leute, nutzt die Chance. Es ist sehr günstig jetzt. Kommt vorbei. Hier wird gefeiert. Bis zum nächsten Jahr. Ich bedanke mich noch für die Zusammenarbeit. Es war wie immer sehr schön, Martin. Gut, alles klar. Bitte, bitte. An dieser Stelle ein Dank natürlich auch an den Techniker im Hörfunk, Michael Sarg. Dann ein Dank an den Stefan hier vom Ü-Wagen, an die ganze HR-Crowd hier, an die ganze Cocoon-Crowd und natürlich an 1200 BPM hier für diese super Veranstaltung. Leute, kommt vorbei. Es lohnt sich. Also, bis zum nächsten Jahr, Matthias. Ja, klar. Bis zum nächsten Jahr. Und Leute, die nächste Club Night ist nächsten Samstag. Also, die nächste Club Night ist die beste. Okay, ciao. Yes.